Lektion 8. Text 3. Am besten fahren Sie bis zur Endstation. Entschuldigen Sie bitte, ich bin fremd hier. Ich möchte nach Sachsenhausen zum Schweizer Platz. Können Sie mir da helfen? Zum Schweizer Platz? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Nächster Halt, Frankfurt Hauptbahnhof. Am besten fahren Sie mit dieser S-Bahn hier bis zur Endstation. Das ist die Konstabler Wache. Und steigen dann um in... Nee, das ist zu kompliziert. Jawohl, ich hab's. Sie müssen am Hauptbahnhof umsteigen. Ei, da sind wir ja. Richtung Konstabler Wache. Zu spät. Naja, das macht nichts. Sie kommen schon noch nach Sachsenhausen. Oh je, was kann ich denn jetzt machen? Muss ich wieder zurückfahren? Aber nein, das machen wir ganz anders. Also, nächster Sie brauchen Halt, jetzt nicht zurückzufahren. Sie fahren jetzt weiter mit der S-Bahn bis... Oh Gott, das ist ja schon die Taunusanlage. Tut mir leid, hier muss ich raus. Nein, nein, Sie steigen hier nicht aus. Sie müssen weiterfahren. Fragen Sie halt nochmal. Na sowas? Das ist ja kompliziert. Entschuldigen Sie bitte, ich bin fremd hier. Ich möchte nach Sachsenhausen zum Schweizer Platz. Können Sie mir da helfen? Tut mir leid. Nächster das Halt, weiß ich nicht. Ich bin auch fremd hier. Wohin wollen Sie? Nach Sachsenhausen? Ja, zum Schweizer Platz. Da müssen Sie schnell aussteigen. Richtung Konstabler Wache. Oh, das geht nicht mehr. Bitte zurückbleiben. Naja, das ist nicht so schlimm. Dann steigen Sie halt bei der nächsten Station aus und fahren wieder zurück zur Hauptwache. Nächster Halt, dort müssen Sie dann umsteigen in die U-Bahn Richtung Südbahnhof. Sie können natürlich auch von hier mit der U-Bahn weiterfahren, mit der U4 bis zum Theaterplatz. Dort müssen Sie...